fällt uns der Anfang so schwer. Wir leben im selben Land wie du, doch wir haben's anders gelernt, anders gesehen. Der Anlass für die Probleme ist, weil sich's anders nicht regelt. In meinem Kopf sind viele Fragen, erinner dich an mein Wort. In diesen Tagen die Lage zwischen Grenzen und an Memleket im Boschtur. Wir sind Fremde, ihr beängstigt vom Bosco. Der Kreislauf erschließt sich, langsam wird jedem klar. Ihr seid mit eurer Politik den falschen Weg gefahren. Es ist normal, dass wir die Faust heben, begründet weiter eure Drecksmeinungen mit Ausreden. Ist doch egal, sie denken nur an sich. Und was uns bleibt, ist alles oder nix. Die Wahrheit, von der wir erzählen aus der Gegenwart. Zu krass, nur bin ich nicht Tupac Shakur. Wir schauen hoch, laufen Hindernisse um. Wo ich wohne, gibt's zu Drogen keine Kindersicherung. In dieser Arbeit ist wenig Wahrheit. Wut, bis die Adern platzen. Ich zieh Glut in mein Adamsapfel. Verflucht sei das Leben. Wir bewegen uns, doch bleibt die Zeit stehen. Ohne Perspektiven, ich red von Krisen. Und dass den Jungs etwas fehlt, ist der Grund, warum sie jeden therapieren. Aus meiner Stadt gibt es so vieles zu erzählen und berichten. Ich red von unserer Geschichte, investierten Leistung, damit die Nachfrage steigt. Wir bilden die deutsche Arbeitspartei. Die Zeit rast, noch vor ein paar Jahren hatte ich keinen Plan. Es war alles normal, als wir klein waren. Vergesse diese Zeit nicht, das Messen mit dem Feind endet häufig mit einer Messerstecherei. Besessen, verlogen, Verbrechen und Drogen. Hyänen verlieren in der Nacht ihre Sicht. Meine Welt ist in Ohnmacht, das Geld schläft im Koma. Und deswegen ist die Stadt Narkotik. Guck, wir sahen's bei den Großen, wie's geht. Die Bubbles in den Taschen, kein großes Problem. Während wir uns selber vergiften, macht der Staat sein Ding. Doch kein Mensch auf dieser Welt will die Wahrheit sehen. Wieso? Weil ihnen alles recht ist. Das ist hässlich, aber wir Menschen sind vergesslich. Unsere Lage ist nicht arm, sondern armselig. Toleranz in euren Blicken spüren wir tagtäglich. Der Staat ist gegen uns, deswegen siehst du kein Limit. Denkst du, wir machen alles freiwillig? Die Politik in den Medien und in der Zeitung reicht uns. Ich präsentiere nur meine Meinung. In meiner Welt, yeah. In meiner Welt, meiner Welt. In meiner Welt, yeah. In meiner Welt, meiner Welt. In meiner Welt, yeah. In meiner Welt, meiner Welt. In meiner Welt, yeah. In meiner Welt, meiner Welt.